nächstes haben wir. Als nächstes. Na, da haben wir ein Stück, das ist für einen Freund von uns geschrieben. Der geht halt so gerne auf Demonstrationen und protestiert. Ist ja auch größtenteils für sehr sinnvolle Sachen. Naja, und dieser junge Mann, ich meine, jeder trägt so ein bisschen diesen jungen Mann in seinem Herzen mit sich herum. Früher hieß der Zorro oder Robin Hood. Oder zeitlang noch der schwarze Pirat. Vor ein paar Jahren hieß er noch Che Guevara. Und bei uns heißt er Carlos der Rächer.